Einigung kommt in Schwung, die Räder drehen sich schneller. Die Währungs-, die Wirtschafts- und die Sozialunion waren heute Morgen auch das Thema der Koalitionsrunde, die sich in Bonn traf und weitere Weichenstellungen überlegt. Im Bonner Studio der Kollege Peter Heinemann, was ist nach draußen gedrungen bisher? Ja, Herr Schwarz, vielleicht etwas in der Chronologie der Ereignisse, denn zur Stunde sitzen der Bundeskanzler Helmut Kohl und die DDR-Ministerpräsident de Maizière im Kanzleramt zusammen, um bei diesem kurzfristig verabredeten Arbeitstreffen über das Bonner Angebot zu einem Staatsvertrag mit der DDR und Einzelhandel der deutsch-deutschen Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zu sprechen. Einzelheiten sind noch nicht bekannt geworden, ganz verständlich, denn das Gespräch begann erst um 12 Uhr. Nach Abschluss soll es, so heißt es, eine gemeinsame Erklärung geben. Sicher dürfte aber sein, dass der weitere zeitliche Rahmen des Einigungsprozesses abgesteckt wird und dass ganz aktuell bezogen auch über das Bonner Umtauschangebot von gestern gesprochen wird, das in einigen Punkten, was die Obergrenzen für die über 4.000 Mark hinausgehenden Summen und die Herkunft der Gelder anklang, der DDR-Regierung offenbar noch nachbesserungsbedürftig erscheint. Ja, dann um 10.15 Uhr hatte Bundeskanzler Kohl bereits den sozialdemokratischen Oppositionschef Hans-Jochen Vogel zu einem Vier-Augen-Gespräch empfangen. Das letzte hatte am 31. Januar stattgefunden. Diese Unterredung dauerte gut eine Stunde und im Mittelpunkt standen dabei auch die weiteren Schritte zur staatlichen Einigung, aber auch kritische Fragen der sozialdemokratischen Opposition. Dazu SPD-Chef Hans-Jochen Vogel im Gespräch. Herr Dr. Vogel, Sie fordern nun die Mitwirkungsrechte des Bundestages und die der Länder an der Gestaltung des weiteren Einigungsprozesses ein. Was wird unterlassen? Was erscheint Ihnen zwingend notwendig? Ja, unterlassen wird bisher überhaupt die Beteiligung des Bundestages und die Beteiligung auch der Länder, also des Bundesrates. Es hat keine Beratung stattgefunden, es hat keine Informationen gegeben. Wir haben schon einmal einen Antrag gestellt, er ist abgelehnt worden. Wir haben ihn jetzt in dieser Woche erneut eingebracht. 11 Repräsentanten des Bundestags, 11 des Bundesrates als einen Ausschuss zur deutschen Einigung. Erfahrungsgemäß sind ein solches Gespräch zwischen dem Bundeskanzler und dem Oppositionsführer vertraulich, aber welche weiteren Schritte im staatlichen Einigungsprozess werden Sie ansprechen? Ja, also ich werde zunächst eine Menge Informationsfragen stellen und ich werde dann mich auch zu befassen haben, wie sich der Bundeskanzler und die Bundesregierung den Abschnitt der staatlichen Einigung im Einzelnen vorstellt. Dabei wird man natürlich auch die Frage des Wahltermins zu berühren haben. Der Wahltermin ist ja in erster Linie von der FDP zum Gegenstand von Spekulationen und Auseinandersetzungen gemacht worden. Unsere Position ist klar. Wir wollen, dass die Einigungsverhandlungen über die staatliche Einigung in Ruhe und mit Sorgfalt geführt werden. Dabei wird man sich über eine Vielzahl von Regelungen einig werden müssen, auch einige Regelungen mit Verfassungsrang. Dann wollen wir, dass über dieses Ergebnis das Volk in beiden deutschen Staaten entscheidet und damit dann die Einheit begründet wird, der neue deutsche Bundesstaat ins Leben tritt. Dann finden die Wahlen zum Parlament des neuen deutschen Bundesstaats statt und an dem Tag, an dem dieses Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt, an diesem Tag soll dann die Legislaturperiode des Bundestags und entsprechend auch die der Volkskammer enden. Das wird dann in der nächsten Legislaturperiode sein und das hat den Vorteil, dass wir uns nicht wieder unter einen Zeitdruck setzen, der zu überhasteten Vorgehen führt. Ja, Herr Schwarz, um diesen von Hans-Jochen Vogel angesprochenen Wahltermin ging es auch in der von Bundeskanzler Kohl geleiteten Koalitionsrunde mit Fraktionschef Wolfgang Mischnick auf der FDP-Seite. Das Ergebnis hier unter Leitung von Innenminister Schäuble soll sich eine Koalitionsarbeitsgruppe mit allen verfassungsrechtlichen Aspekten einer ersten gesamtdeutschen Wahl befassen. Denn es ging um die erneut vorgetragene FDP-Forderung, eine Verschiebung der für den 2. Dezember geplanten Bundestagswahl zu prüfen und erste gesamtdeutsche Wahlen bereits für das Frühjahr 91 anzustreben. Der Bundeskanzler dagegen hielt ja den Dezember-Wahltermin für unaufschiebbar und gesamtdeutsche Wahlen erst für den Herbst des nächsten Jahres, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen für möglich. Hintergrund dafür, das Grundgesetz schreibt ja vor, dass spätestens 47 Monate nach Beginn einer Wahlperiode die nächste Wahl stattfinden muss. Das wäre dann Januar 91. Die Wahl kann nach der Verfassung um 2 Monate vorgezogen, jedoch nicht hinausgezögert werden. Aber der Vorschlag von FDP-Chef Graf Lambsdorff scheint noch nicht vom Tisch zu sein, weil, wie aus dem Bundesjustizministerium zu hören ist, das Bundesverfassungsgericht wohl keine Einwände gegen den FDP-Vorschlag erheben würde. Aber das, so meine ich, bleibt wirklich noch abzuwarten. Herr Heinemann, das Gespräch mit Hans-Jochen Vogel fand statt, bevor er den Bundeskanzler gesehen hat. Wie hat er denn reagiert, als er wieder rauskam? Also, erfahrungsgemäß sind ja solche Gespräche vertraulich und in diesem Gespräch, das ich vorab geführt habe, hat er zu erkennen gegeben, dass er diese Vertraulichkeit, so wie auch in der Vergangenheit, wahren will und er hat sich sehr bedeckt gehalten und im Einzelnen und auf die Gesprächsinhalte ist er nicht dann im Weiteren und Näheren eingegangen. Peter Heinemann, vielen Dank. Bei der DDR-Bevölkerung hat das Bonner Währungsangebot große Zustimmung gefunden. Die meisten Bürger zeigen sich erleichtert, dass Kohl seine im Wahlkampf versprochene Währungsumstellung von 1:1 einhalten will. Frank Rieger vom NDR Hannover hat einige Bürger in Halberstadt DDR nach ihrer Meinung befragt. Ich finde es gut. Wenn das wäre ja nur ein Scheiß gewesen, dann wäre ihr wieder besser dran gewesen wie wir, nicht? Wenn der Umtausch jetzt 1:1 ist, dann ist die eine Sache gut. Unsere Großgeräte, Waschautomaten, Fernsehgeräte werden ja automatisch billiger, ja? Dadurch können wir uns dann vielleicht doch schneller einkaufen mit unserem Gehalt als damals zu den Preisen mit 6.250 oder auch ein Auto. Da kommen wir dann eher dazu, vielleicht doch mit unserem wenigen Geld. Also das wäre dann noch ganz gut mit den 1:1. Also ich kann das noch gar nicht glauben und wenn das wahr ist, dann bin ich überglücklich. Ja, ich finde das gut. Ich finde das sogar sehr gut. Ich finde es gut, dass es 1:1 machen. Der Wert, über den lässt sich streiten, der steht ja auch noch nicht fest, ob es 4.000 Mark sind oder noch ein bisschen mehr. Ja, ansonsten, die Löhne sind ein bisschen wenig. Wir sind ja weit unter dem Niveau der Arbeiter in der BRD. Ne? Das ist ganz prima. Finde ich gut. Haben Sie damit gerechnet? Na ja, gewünscht habe ich es. Gerechnet habe ich eigentlich. Wissen Sie, bei uns ist noch so eine Unsicherheit, dass man hin und her denkt, kommt so oder kommt es anders. Wenn 1:2 für das übrige Geld kommt, dann trifft es halt uns Rentner ein bisschen hart. Ja, nur das bewahrheitet sich jetzt, dass es eingehalten wird, nicht? 1:1. Also ich bin sehr, sehr zufrieden darüber. Ich hätte damit nicht gerechnet. Aber was mich dabei stört, ist, dass unsere Funktionäre, die sowieso ein großes Gehaltskonto haben, dass die auch 4.000 Mark eventuell getauscht kriegen 1:1 und das andere 1:2. Denn die sind dann gleich wieder dicke da. Es ist zwar schön jetzt, wenn es 1:1 und wenn es jetzt auch angenommen wird, denn wir müssen ja mit unserer Regierung auch noch mal sicher verhandeln, ob die das annehmen. Das wäre natürlich nicht schlecht, ja. Schon in seiner Regierungserklärung am Donnerstag vergangener Woche hat DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière deutlich gemacht, dass er nicht daran denkt, als Bittsteller zu den Verhandlungen über den Staatsvertrag nach Bonn zu kommen. Er mahnte die Bundesbürger und damit natürlich auch die Bundesregierung, dass die Teilung nur durch Teilen überwunden werden könne. Bundeskanzler Kohl hat aber mit seinem großzügigen 1:1-Angebot die Mission de Maizières in der Bundeshauptstadt erleichtert. Aber der Ministerpräsident der DDR ist nicht der einzige Prominente aus der neuen demokratischen Regierung in Ost-Berlin, der heute in die Bundeshauptstadt kommt, um hier über die Grundsätze der Vereinigung der beiden deutschen Staaten zu verhandeln. Aus Bonn, Meinrad Prill. Schon gestern war der DDR-Forschungsminister Terpe in der Bundeshauptstadt, um seinen Ressortkollegen Riesenhuber kennenzulernen. An der Spitze der heutigen Besucher steht Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl, die auf dem Weg nach Nicaragua hier in Bonn einen Zwischenstopp einlegte, um Bundespräsident Richard von Weizsäcker zu einem kurzen Gespräch aufzusuchen. Frau Bergmann-Pohl ist derzeit amtierendes Staatsoberhaupt in der DDR. Nächster Gast ist DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière, der das erste Mal in seiner Eigenschaft als Ostberliner Regierungschef nach Bonn kommt, um mit dem Bundeskanzler zusammenzutreffen. Die Begegnung wird als ein Arbeitsgespräch bezeichnet, das den Auftakt der Verhandlungen über einen Staatsvertrag bilden soll. Wie wichtig dieses Treffen für die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit genommen wird, zeigt, dass Bundesinnenminister Schäuble gestern Abend zu einem Blitzbesuch in Ost-Berlin war, um die Begegnung zwischen den beiden Regierungschefs vorzubereiten. Darüber hinaus standen Kohl und de Maizière in letzter Zeit in ständigem Telefonkontakt. Der Kanzler wird seinem Ostberliner Kollegen eingehend das Angebot zu einer Währungsunion erläutern, das gestern in wesentlichen Punkten veröffentlicht wurde und das einen Umtauschkurs von 1:1 für Löhne und Renten vorsieht. Das Gleiche soll auch für Ersparnisse bis zu 4.000 Mark gelten. Die DDR spricht von einem interessanten Verhandlungsangebot, das sich im Rahmen der Vorstellungen bewege, die Ministerpräsident de Maizière in seiner Regierungserklärung genannt habe. Ganz zufrieden ist die neue Ostberliner Führung jedoch nicht, wie de Maizière sicher dem Kanzler erläutern wird. Die Beschränkung des Umtauschsatzes 1:1 bei den Ersparnissen bis zur 4.000-Mark-Grenze wird als zu eng angesehen und gilt nur als Ausgangspunkt für ein günstigeres Verhandlungsergebnis. Die beiden Regierungschefs werden darüber beraten, wie Missbräuche beim Umtausch ausgeschaltet werden können und wie die DDR-Wirtschaft angekurbelt werden kann, ohne dass der Wert der D-Mark angekratzt wird. Bonn versucht sich im Übrigen allmählich klar zu werden, was letztlich an Leistungen zu zahlen ist, bis die DDR auf eigenen finanziellen Füßen stehen kann. Dabei ist an Ausgleichszahlungen des Bundes für den Abbau der Subventionen in der DDR und Teuerungszulagen für Löhne und Gehälter bei der Durchführung der Preisreform nicht gedacht. Etwas später als de Maizière erscheint DDR-Außenminister Meckel in Bonn, um mit Bundesaußenminister Genscher zu sprechen. Zwischen den beiden deutschen Außenministern hat es in der vergangenen Woche bereits eine erste private Fühlungnahme bei einem Abendessen in Genschers Haus gegeben. Bei dieser ersten offiziellen Begegnung werden die äußeren Gesichtspunkte bei der Herstellung der deutschen Einheit im Mittelpunkt stehen. Genscher wird Meckel die Vorstellungen der Europäischen Gemeinschaft zur Eingliederung der DDR in die EG erläutern, die in drei Phasen durchgeführt werden soll. Außerdem werden die beiden Minister die 2+4-Konferenz mit den Außenministern der 4 Siegermächte vorbereiten. Es sieht so aus, dass die erste dieser Konferenzserie am 5. Mai hier in Bonn stattfindet. Es wird nur noch auf die endgültige Antwort der Sowjetunion gewartet. DDR-Außenminister Meckel, der gestern in Warschau war, kann seinem Gastgeber aus erster Hand über die polnischen Vorstellungen zum Thema deutsche Einheit und insbesondere zur Sicherung der Westgrenze Polens berichten. DDR-Außenminister Meckel wird heute also, wie wir gerade von Meinrad Prill hörten, mit Bundesaußenminister Genscher zusammentreffen. Beide sind sich in der Polenfrage weitgehend einig. Beide Außenminister anerkennen die Forderung Warschaus nach einem endgültigen Grenzvertrag. Wie wichtig der DDR-Außenminister die Beziehungen zum östlichen Nachbarn nimmt, das beweist seine erste Reise im Amt, die ihn nach Polen führte. In Warschau, wohin ihn auch Gerhard Rhein begleitete, schloss sich Meckel weitgehend den Forderungen der Polen an. Die Polen lieben symbolische Gesten. Am Grab des ermordeten Priesters Jerzy Popieluszko, am Namenstag des heiligen Jerzy noch dazu ein paar hundert Menschen, die dem DDR-Außenminister abends gegen 21 Uhr applaudieren, besonders als er sich den anwesenden alten Eltern des neuen Widerstandssymbols Polen zuwendet. Meckel ist der erste DDR-Politiker, der dieses Grab besucht. Das wird ihm zugute gehalten, wie überhaupt die polnische Regierung durch ihren Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki den Gästen aus Ostberlin wohl deutlich gemacht hat, dass sie der neuen DDR-Regierung nahesteht und ihr nicht eine allzu kurze Lebensdauer wünscht. Der polnische Ministerpräsident antwortet auf die Frage, was eine demokratisch gewählte DDR-Regierung für Polen bedeutet. Ich glaube, hat eine große Bedeutung. Wir haben viele Probleme miteinander, auch in der Perspektive der geeigneten Deutschland müssen wir die Probleme besprechen und wir haben ganz in voller Offenheit gesprochen und haben gesagt, dass wir freuen uns, erstens, dass die Regierung da ist schon, zweitens, dass die erste Reise des Außenministers hier nach Warschau war. Haben Sie den Eindruck, dass die Besorgnisse Ihres Landes kleiner werden durch diese DDR-Regierung, was die polnischen Grenzen angeht, was die 2:4 bevorstehenden Diskussionen angeht? Ich meine, es gibt hier gute Willen auf beiden Seiten und ich hoffe wirklich, dass wir uns mit Verständnis die Probleme lösen werden. Immer wieder hört man in der DDR eine gewisse Feindlichkeit gegenüber Polen und aus Polen manchmal etwas Nationalistisches gegen DDR-Bürger. Hoffen Sie, dass die beiden demokratischen Regierungen dieses Lebensgefühl der DDR-Bürger ändern können? Ich habe Herrn Außenminister gesagt, dass ich halte das als eine von den wichtigsten Aufgaben, die wir vor uns haben. Markus Meckel hält dann auch die bisher bestehenden Transitvorschriften für Polen auf dem Gebiet der DDR etwa schlicht für diskriminierend, sie müssten so schnell wie möglich weg. Die vom polnischen Ministerpräsidenten erwähnten Probleme zwischen Polen und der DDR wurden auf einer Pressekonferenz gestern am späten Abend dann konkreter angesprochen. Da ist zum einen der Wunsch der Polen, über die Grenzfragen hinaus an den sicherheitspolitischen Diskussionen bei den 2- und 4-Verhandlungen dabei zu sein. Der junge DDR-Außenminister zeigt sich hier nicht diplomatisch verstellt und undeutlich, sondern mit eigener klarer Position. Es ist richtig, wir befürworten die Teilnahme Polens an 2+4 in der Grenzfrage. Die Beteiligung an der Sicherheitsfrage insgesamt, die ja doch eine zentrale Frage von 2+4 sein wird, halte ich für problematischer. Denn dieses Interesse ist natürlich dann nicht nur das Interesse Polens, sondern auch der anderen europäischen Nachbarn. Und dann müsste man gleich sagen, es ist eine Sache von KSZE. Aussichtlich 3 Wochen lang dauern werden. In Angriff genommen worden ist eine Vereinbarung der Außenminister über die Kontrollflüge unbewaffneter Flugzeuge im Luftraum der beiden Verteidigungssysteme. Die Teilnehmer sind dabei anhand eines in Ottawa erstellten 140 Seiten langen Dokumentes das Vertragswerk unter Dach und Fach zu bringen. Die bereits stattgefundenen, teilweise auch polemischen Debatten verheißen aber keinen reibungslosen Ablauf. Zu den ungeklärten Problemen gehört die Frage, ob auch Militärbasen in Zweitländern überflogen werden dürfen oder aber die Zahl der in Frage kommenden Flüge. Ungarns scheidender Außenminister Gyula Horn hat allerdings versucht, die Annäherung der Standpunkte zu fördern, indem er die Bereitschaft seines Landes erklärt hat, für den Fall eines erfolgreichen Abschlusses der Konferenz die Infrastruktur für die Konsultationskommission des Open Sky Vertrages zur Verfügung zu stellen. Horn, der demnächst den Vorsitz der Sozialistischen Partei übernehmen soll, hat auch die Gelegenheit wahrgenommen, sein sicherheitspolitisches Konzept erneut darzulegen. Demnach hätten die politischen Veränderungen in Ost- und Mitteleuropa eine einmalige historische Chance für den Kontinent geschaffen. Die Sicherheitspolitik habe nun die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die demokratische Entwicklung im stabilen Rahmen vor sich geht. Zugleich müssen sie auch zur Entstehung einer neuen Sicherheitsstruktur beitragen, die die beiden gegenwärtigen Verteidigungssysteme ablöst. Seiner Meinung nach komme der Open Sky Konferenz in diesem Zusammenhang eine außerordentlich wichtige Rolle zu. Der amtierenden ungarischen Regierung liegt offensichtlich einiges daran, Horns Sicherheitskonzept entschieden zu fördern. Im Rahmen der weltweiten Abrüstungskampagne der UNO ist in Budapest am vergangenen Wochenende das ungarische Informationszentrum für Abrüstung eröffnet worden. An den anschließenden Beratungen nahm auch der stellvertretende Generalsekretär der NATO, Henning Wegener, teil. Es ist allerdings auffallend, dass der Wahlsieger, Forum Ungarischer Demokraten, das demnächst eine Regierungskoalition der Mitte bilden wird, nach wie vor über kein definitives Sicherheitskonzept verfügt. Befragt nach Ungarns Verbleib im Warschauer Pakt, geben die Politiker des Demokratenforums nur ausweichende Antworten. Auf jeden Fall heißt es, zuerst müsse der Abzug der sowjetischen Truppen beendet werden, der allerdings in der Tat viel zu schleppend vor sich geht. Zum ersten Mal seit fast 3 Jahrzehnten ist in Moskau wieder ein chinesischer Ministerpräsident zu Gast. Li Pin will 4 Tage lang Möglichkeiten sortieren, ob und wie sich die großen Mächte wieder annähern könnten. Präsident Michail Gorbatschow war vor knapp einem Jahr in Peking. Sein Besuch hatte freilich kaum messbare Folgen. Zu Lis Besuch Eduard Neumeier aus Moskau. Das heutige Gespräch mit Staatspräsident Michail Gorbatschow markiert ohne Zweifel den Höhepunkt des Besuches von Li Pin, dem chinesischen Ministerpräsidenten in der Sowjetunion. Dafür, dass zum ersten Mal seit 1964 ein so hochrangiger chinesischer Gast offiziell eine Visite in Moskau unternimmt, verläuft sie bemerkenswert unterkühlt. Freundlich, keineswegs herzlich. Einen geschäftsmäßigen Verlauf wünschen sich die Beteiligten vor Beginn und den nehmen die Gespräche, vor allem die mit dem offiziellen Gastgeber Nikolai Ryzhkov. Ganz offensichtlich ist die Normalisierung der Beziehungen auf den staatlichen Sektor konzentriert und dort vor allem wiederum auf Wirtschaftsfragen. Unterzeichnet werden soll ein langfristiges Programm für wirtschaftliche, wissenschaftliche und technologische Kooperation. Diesem Bemühen dienen auch 2 Parallelbesuche chinesischer Delegationen, eine von Stahlarbeitern in Usbekistan und eine von Landwirtschaftsexperten im sowjetischen Fernen Osten. Solche Gesten ersetzen den mangelnden politischen Enthusiasmus in den Beziehungen. Eine Rückkehr zur früheren Gemeinsamkeit vor dem Bruch ist von der Parteizeitung Pravda ausgeschlossen worden. Sie wäre auch inhaltlich kaum mehr denkbar. denn nach einer kurzen Zeit des Verstehens, bevor Gorbatschow im letzten Jahr China besuchte, traten neue Differenzen zwischen den beiden Staaten auf und sie begannen just während des Gorbatschow-Besuches in Peking, wo seinerzeit aber tausende jugendliche Demonstranten den Platz des himmlischen Friedens besetzt gehalten und politische Reformen nach Art der Sowjetunion verlangt hatten. Die spätere Zerschlagung jener Demonstration, ihr Ende in einem Blutbad und die neu installierte politische Repression haben die Distanz zwischen Moskau und Peking ebenso vergrößert wie Gorbatschows Innenpolitik, die in den Augen der Chinesen ein Sakrileg gegen alles kommunistische Geheiligte ist. China kann sich freilich nicht mehr wie in der Zeit, als es sich zum Anwalt Afghanistans und Kambodschas machte, eine Feindschaft mit der Sowjetunion leisten. Seit China isoliert ist, braucht es die sowjetische Unterstützung. Wohl nicht umsonst hat Li Peng in seiner Tischrede gestern Abend behauptet, dass sogar während schwieriger Jahre in der Geschichte der beiderseitigen Beziehungen das chinesische Volk Gefühle der Freundschaft für das sowjetische gehegt und dessen Unterstützung nicht vergessen habe. Wie schwierig eine politische Verständigung immer noch ist, zeigen die Versuche, am Amur, dem umstrittenen Grenzfluss, eine definitive Regelung zu finden. Die Erklärungen der beiden Seiten in diesen Tagen sagen nur, dass man auf gutem Wege sei. Aber ein Ende der Verhandlungen mit dem Abschluss eines Grenzvertrages ist überhaupt nicht in Sicht. Parteipolitische Beziehungen sind sowieso nicht der wichtigste Gegenstand dieser Gespräche, vor allem auf Regierungsebene. Möglicherweise haben Gorbatschow, der Generalsekretär und Li Peng, der Politbüromitglied ist, miteinander darüber geredet. Aber zu Glaubensstreit kann es da auch nicht mehr kommen. Beide Staaten gehen ideologisch gänzlich andere und eigene Wege. Am Telefon in Bonn nun Hans-Jörg Krieger. Er hat sich den ganzen Nachmittag über um Informationen über die Gespräche der beiden deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Markus Meckel bemüht. Die beiden hatten zu einer Pressekonferenz gebeten. Die Sache verzögerte sich. Herr Krieger, was gibt es zu berichten? Ja, das erste Gespräch der beiden deutschen Außenminister am Nachmittag war so gut verlaufen, dass man sogleich dessen Fortsetzung beim Abendessen beschloss. Zur Debatte hatten, wie Hans-Dietrich Genscher sagte, Grundsatzfragen und Einzelfragen gestanden, wobei das Schwergewicht auf die Vorbereitung der ersten Außenministerkonferenz der beiden deutschen Staaten mit den vier Siegermächten am 5. Mai gelegt wurde. Es gab auch schon erste konkrete Ergebnisse. Berlin wird der Schauplatz der dann folgenden 2+4 Runde sein. Dann schließen sich die anderen Teilnehmerstaaten in alphabetischer Reihenfolge an. Genscher wie Meckel waren sich darin einig, dass die Vereinigung der beiden deutschen Staaten eng verbunden sein muss mit der europäischen Einigung und mit dem KSZE-Prozess, der ausgebaut und institutionalisiert werden soll. Abgestimmt hat man sich auch in Fragen der Abrüstung, die in Bonn wie in Ostberlin für das Kernproblem der deutschen Vereinigung gehalten wird. Und dann hat Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher auch im Namen von Markus Meckel festgestellt, dass der Prozess der deutschen Vereinigung nach Artikel 23 erst beginnen kann, wenn die äußeren Aspekte der deutschen Vereinigung geregelt sind. Das heißt, es wird niemand vor vollendete Tatsachen gestellt werden von den beiden deutschen Regierungen. Ja. Und wir werden auch nichts hinter dem Rücken anderer tun. Ein weiteres konkretes Ergebnis des ersten deutsch-deutschen Außenministertreffens war der Beschluss, einen gemeinsamen Ausschuss der beiden Außenministerien einzurichten und einen Beamtenaustausch zu vereinbaren. Er soll laut Markus Meckel dazu dienen, sich mit den jeweiligen Arbeitsverhältnissen vertraut zu machen und das Zusammenwachsen der beiden Außenpolitiken zu befördern. Sowohl Hans-Dietrich Genscher wie auch Markus Meckel messen den Beziehungen des Vereinten Deutschlands zur Sowjetunion besondere Bedeutung bei. Nach ihrer Auffassung muss bei allen weiteren Schritten des Vereinigungsprozesses sichergestellt werden, dass die wirtschaftlichen Interessen Moskaus gewahrt werden. Außenminister Meckel beansprucht für die DDR eine Brückenfunktion nach Osteuropa und sprach im Zusammenhang mit seinem Besuch in Warschau von einer Achse Berlin-Warschau-Moskau. Und dann wörtlich: Alles, was wir tun als Deutsche, wird nicht gegen die Interessen der Osteuropäer geschehen dürfen. Und es wäre fatal, wollten wir die Interessen eines östlichen Staates, nur weil er möglicherweise im Augenblick nicht stark genug ist, nicht berücksichtigen. Hans-Jörg Krieger direkt aus Bonn. Das war natürlich kein Telefongespräch aus dem Auswärtigen Amt, sondern direkt ein Gespräch aus unserem Bonner Studio. Sie hörten Informationen am Abend. Redakteurmikrofon war Peter Tartler. Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute, was von den Ideen Karl Marx und Engels bleibt. Die Zukunft der Kommunisten in Deutschland. Eine Sendung von Rainer Götz. Einige kommunistische Parteien des ehemaligen Ostblocks haben sich auf die Suche nach einem dritten Weg gemacht. Manche, so die Ungarn, sind bei der Erkenntnis gelandet, dass die soziale Marktwirtschaft des Westens einen solchen bereits darstellt. Andere, wie die SED-Nachfolgerin PDS in der DDR, suchen weiter. Ihr Bekenntnis zu Marx ist ungebrochen. Stalin nein, Marx ja. Unter dieser Losung streben Linke in beiden Teilen Deutschlands derzeit Bündnisse an, die eine antikapitalistische Opposition nach der Vereinigung der Teilstaaten begründen sollen. Als Hüter der reinen Lehre präsentiert sich darin einzig die Deutsche Kommunistische Partei, der ehemalige SED-Ableger im Westen. Auf Kongressen in der Bundesrepublik haben sich die Linken Deutschlands in den letzten Wochen zusammengefunden, um zu beraten, was im Geburtsland von Marx und Engels von deren Ideen noch zu retten ist. Die DKP betrachtet sich als kommunistische Partei. Die PDS ist historisch anders entstanden und vereinigt in sich sozialdemokratische, kommunistische und andere Traditionslinien. Zugleich betonen wir, dass der Denkansatz und die theoretischen Erkenntnisse, die geistige Potenz und die praktischen politischen Erfahrungen von 70 Jahren deutscher kommunistischer Bewegung gegen den Druck von rechts verteidigt und fortgeführt werden müssen. Dazu halten wir auch den eigenständigen organisatorischen Zusammenschluss der Kommunistinnen und Kommunisten auf deutschem Boden für unerlässlich. Dass der angebliche Druck von rechts, gemeint sind die bürgerlich-liberalen Mehrheiten in beiden Teilen Deutschlands, die westdeutschen Kommunisten mehr beschäftigt als die bedrückende eigene Geschichte des Scheiterns, ist bezeichnend. Denn wer sich nur von erklärten Reformgegnern in der KPdSU in seinem beharrlichen Widerstand gegen den Impuls der sowjetischen Perestroika hat übertreffen lassen, müsste nun als Wendehals gelten, wollte er alles zurücknehmen. Die Zwangsvereinigung der SPD mit der KPD als Zusammenwachsen von Traditionslinien zu bemänteln, das behauptet nicht einmal mehr die SED-Nachfolgerin PDS. Doch dort schmückt man sich auch nicht mehr mit Altstalinisten wie dem ehemaligen DKP-Chef Kurt Bachmann, dessen Realitätsverlust kaum zu übertreffen ist. Die Schaffung eines deutschen Einheitsstaates über den Artikel 23 des Grundgesetzes wäre ein vollkommener Bruch des Selbstbestimmungsrechts der noch souveränen DDR. Das wäre ihre Annexion. Das darf nicht sein. Dagegen gilt es wirklich, Widerstand zu leisten. Demokratischen Widerstand, so wie Marx und Engels das 1848 gesagt haben. Der erste Programm der deutschen Kommunisten von Engels und Marx verfasst lautet: Deine demokratische deutsche Republik. 40 Jahre ist genau das versucht worden. Die Ergebnisse der deutschen demokratischen Republik, vor allem für Arbeiter und Bauern, sind bekannt. Wie kaum jemand sonst haben aber die DKP und ihre Vorgängerin KPD von der Existenz des SED-Staates profitiert. Jahr für Jahr flossen Devisen in Millionenhöhe zur westlichen Bruderpartei, die der DDR-Wirtschaft fehlten. Ideologisch schufen mit Stipendien versehene Studienaufenthalte einen komfortablen Tropf, an dem man weiter an die Mission der Arbeiterklasse glauben konnte. DDR-Gästehäuser standen den westdeutschen Funktionären offen, Orden lockten. Im Vaterland der Werktätigen der Sowjetunion erfreuten sich die bundesdeutschen Genossen wegen ihrer Prinzipientreue höchster Beliebtheit. Das hat sich geändert, seit die DKP Gorbatschow hinterherhinkt. Zum letzten DKP-Parteitag erschien nicht mehr ein Politbüromitglied, sondern nur Igor Schmatow, Mitarbeiter des Internationalen Instituts beim ZK der KPdSU. Man darf nicht schließlich alles nur auf Stalin, ne, abschreiben, sonst würden wir dann die heutige Politiker das auf leichte Schulter nehmen und praktisch dann die heutigen Mängel, die Mängel und die Fehler, die erst in den letzten Jahren, in der letzten Zeit, auch in der Zeit nach 85, nach dem Beginn der Perestroika zugelassen wurden, bagatellisieren, aus dem Weg schaffen. Die grundlegenden Fehler, die wurden dann also vor allem mit dem Stalin-Putsch und mit dem Stalin-Regime gelegt. Nun, ich bin aber nicht der Meinung, dass dabei die Grundlagen abgeschafft oder irgendwie total überschüttet wurden. Als Beweis kann ich nur eine Tatsache vielleicht anführen, nämlich dass 85 das möglich war, dass die Perestroika in unserem Land eingeleitet wurde. Das ist ein Indiz dafür, dass eben diese Ansätze in der Gesellschaft doch lebendig waren. Im Scheitern das Positive sehen, das ist Dialektik. Methode der marxistischen Welterklärung. Aber auch wissenschaftlich exakt auftretende Schönfärberei zwecks Rettung der Prinzipien. Bei der zu diesem Zeitpunkt amtierenden DKP-Vorsitzenden Ellen Weber hörte sich das auf dem Parteitag.